Vom 17. bis zum 19. Oktober berichteten die ausländischen Medien über die revolutionären Tätigkeiten von Genossen Kim Jong-un. Die russische Nachrichtenagentur TASS, die amerikanische UPI, die japanische Kyodo, der Satellitenfernsehsender Phoenix in Hongkong und die Homepage Guoji Guangbo Wang von China, die Internet-Homepage des Nationalen Zuchi-Ideologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo teilten mit, dass Genosse Kim Jong-un die neu errichtete Augenklinik Ryugyong besichtigt hatte. Auf der Internet-Homepage der polnischen Zweigstelle der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea und der Internet-Homepage des Antiimperialistischen Forums Deutschlands Nachrichten über die Vorortanleitungen erschien die Nachricht über die Besichtigung der Souvenirfabrik der historischen revolutionären Gedenkstätte Mangyongdae durch Genossen Kim Jong-un. Und die indische Zeitung World Mirror berichtete über seinen Besuch in der Quellwasserfabrik Ryongaksan. Die Massenmedien zeigten die Fotos von Kim Jong-un.